IMC India Meets Classic, eine Sendung für indisch-klassische Musik. IMC bietet Ihnen ein monatliches Hör- und Leseangebot mit Werken indischer Musikmeister, Raga-CDs, Festival-Reports und Special Features. Über die Website Ihres Radiosenders oder mit einem Besuch bei IMC im Internet finden Sie in deutscher und englischer Sprache weitere Infos zu den Musikmeistern, zu indischen Instrumenten, dem Musiksystem Indiens und vorgestellten CD-Titeln. IMC India Meets Classic wird auch im Podcasting-Verfahren im MPEG-Format als Download angeboten. Stellen Sie sich Ihr ganz individuelles Radioprogramm zur indisch-klassischen Musik zusammen unter www.imcradio.net, imcradio.net. Sehr verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Freunde der indisch-klassischen Musik, am Mikrofon begrüßt Sie Lothar Meyer mit einer neuen Sendung zur indischen Musikkultur. IMC India Meets Classic präsentiert Ihnen heute Alankaras, die 10 Typen einer Raga-Ornamentik. Wie in all unseren Sendungen Raga-CDs des Monats, hören Sie Beispiele original indisch-klassischer Musik. Beachten Sie auch die Hinweise zu unserem Hörertelefon und Internetangebot im weiteren Verlauf der Sendung. Die uns heute bekannte Ornamentik indischer Ragas geht auf eine mehr als 2000-jährige Entwicklung des Musiksystems der indischen Klassik zurück, die bis ins 18. Jahrhundert dauerte. In der barocken Zeit der westlichen Klassik diente die Ornamentik zur Ausschmückung der Melodielinien. Der Gesangsinterpret improvisierte mit der Ornamentierung, wie wir es noch heute in der irischen Musiktradition wiederfinden. Die indischen Noten sind nicht statisch. Kürzer gespielte Staccato-Noten, im Italienischen bedeutet staccare abreißen, oder einzelne für sich gespielte Noten nicht hörbar. Die Swaras stehen in ständiger Verbindung zueinander. Jede Note ist verknüpft mit der vorherigen und nachfolgenden. Solche Vorschlagsnoten, Kanswaras, sind die Grundlage für jede Form der Ornamentik, den Alankaras. Die Alankaras sind der Kern für die Entfaltung und Schönheit eines Ragas. Das ständige Fließen der Noten wird uns nun ein Vertreter der nordindischen Klassik, der Violinist Milind Raikar, in Perfektion zu Gehör bringen, mit dem majestätischen Spätnachtraga Malkauns. Dieser Fünftonraga findet sich auf der CD Milab und wurde beim indischen Label Ninad veröffentlicht. Thank you. indische Begriff der Ornamentik Alankar oder Alankara stammt aus dem Sanskrit, der alten Wissenschaftssprache Indiens. Die Bedeutung ist vielfältig. Schmuck, literarische Ausschmückung oder Dekoration. Als Sabda Alankara wird die Ornamentierung durch Klang, der dekorative Gebrauch von Klang oder von schmückenden Wörtern bezeichnet. In der gesamten Raga-Interpretation steht das Klangbild als Ganzes und der emotionale Ausdruck von 9 Stimmungsbildern Navarasas im Vordergrund. Dafür gibt es eine Vielzahl von Techniken und Notengruppierungen für die individuelle Ornamentik eines jeden der unzähligen Ragas. Der früheste Bezug zu diesem Begriff findet sich mit 33 Alankas in dem Natya Sastra, ein Grundlagenwerk des Weisen Bharata zu den darstellenden Künsten des antiken Indiens. Die Schrift wird zwischen 200 v. Chr. Und etwa 100 nach Christi Geburt datiert. Weitere bedeutende Abhandlungen zur Klassifizierung der Alankars sind das Sangit Ratnaka von Charangdev im 13. Jahrhundert und das Sangit Parichat von Ahobal im 17. Jahrhundert, in denen 63 bzw. 68 Typen von Alankars beschrieben werden. Die vor ca. 100 bis 150 Jahren letzte Klassifizierung ist als Saptalanka bekannt. Unsere Sendung befasst sich mit den 10 wesentlichen Alankars. Sie können in ihrem Charakter in 4 Typen gruppiert werden. Im Vergleich zu der früheren Klassifizierung Shabdalanka, in der die indischen Musikschulen, die Gharanas, erhebliche Unterschiede aufwiesen, reduziert sich die in unserer heutigen Zeit gebräuchliche Clusterung auf die Behandlung der Noten der Swaras. Es sind Ashtai Alankar, die Rückkehr zur Anfangsnote, Arohi Alankar, eine Notensequenz in der aufsteigenden Skala, Amrohi Alankar entsprechend für die absteigende Sequenz und Sanchari Alankar als eine Kombination dieser 3 Typen. Sruti Sadolika ist eine herausragende Virtuosin des nordindischen Gesangs im Stile des Khayals und Vertreterin der Jaipur Autrali Gharana, eine der indischen Musikschulen. Sie präsentierte die Grundelemente der Ornamentik am Beispiel des Ragas Bipas, ein Spätmorgenraga. Die Aufnahme ist aus der CD Sruti Sadolika und wurde 1992 bei Nimbus Records veröffentlicht. Thank you. vier Grundtypen von Alankaras, Ashtai, Arui, Amrui und Sanchari erlernt ein Gesangsschüler oder Instrumentalist von seinem Lehrer mit dem Training bestimmter Pattern, Raga und Genre spezifisch. Der Alankar-Typ Mint hat die größte Gemeinsamkeit mit der westlichen Klassik. Ähnlich wie das Glissando sind Glides das Gleiten von einer Note zur nächsten. Wie wir noch sehen werden, sind Mints sehr vielfältig, um zwei oder mehrere Noten zu verbinden. Eine weitere Ornamentik ist Andolan, ein langsames Oszillieren zwischen zwei benachbarten Noten und Mikrotönen, den Srutis. Das Verknüpfen jeder Note mit der vorherigen und nachfolgenden, mit Kan als Vorschlagsnote, Kan Swara kann als die Grundlage für jede Form der Alankaras betrachtet werden. Sparsh und Kritan sind Techniken auf Saiteninstrumenten, die gezupft werden, mit denen diese Kan Swaras behandelt werden. Auf weitere Alankaras gehen wir in Teil 2 unseres heutigen Sendethemas näher ein. Kein Saiteninstrument könnte uns die Mint-Techniken besser vermitteln als die indische Slide-Gitarre. Der Import aus Hawaii hat sich in Indien fest etabliert. Pandit Vishwa Mohan Bhatt auf seiner Mohanvina spielt uns den nordindischen Raga Puriyatana Shri, ein vollständiger Raga mit allen sieben Hauptnoten. Die CD Indian Delta, ein Live-Mitschnitt vom jährlichen Saptak Music Festival, wurde im Jahre 2001 beim Label Senseworld Music veröffentlicht. Krintan und Sparsh kommen hier im Einführungsteil dem Alap im langsamen Tempo besonders gut zur Geltung.